Deutschlandradio Kultur, Sie hören die Ortszeit 7 Uhr und genau 8 Minuten. Der iranische Präsident Ahmadinejad hatte in den letzten Wochen des Wahlkampfes dort unerwartet starke Konkurrenz bekommen von seinem gemäßigten Herausforderer Mir Hossein Mousavi. Der wiederum zog zwar viel mediale Aufmerksamkeit auf sich, wurde von seinen Anhängern mit viel Enthusiasmus gefeiert, aber offensichtlich hatte es nicht geschafft. Ich begrüße jetzt Ulrich Tilgner in Teheran. Guten Morgen, Herr Tilgner. Guten Morgen, Herr Pindur. Noch sind ja nicht alle Stimmen ausgezählt. Was kann man über den Wahlausgang denn jetzt schon sagen? Ja, offiziell hat Ahmadinejad gewonnen. Daran besteht gar kein Zweifel, denn von den ersten Zwischenergebnissen an hatte er eine Zweidrittelführung. Das sind jetzt knapp zwei Drittel. Das Ergebnis wird dann noch etwas heruntergehen, aber er wird sicher deutlich über 50% haben und damit dann gewählt worden sein im ersten Wahlgang. Das ist das offizielle Ergebnis. Aber es sind ganz nackte Zahlen. Die einzelnen Wahlstationen sind nicht offiziell ausgewertet worden. Dass man weiß nicht, wer wo wie gewählt hatte. Und dann erst wäre eine Beurteilung des Ergebnisses möglich. Also es müssen die einzelnen Wahlbezirke in Zahlen vorliegen. Und dann kann man sagen, was hier wirklich passiert ist. Der Herausforderer Mousavi hat sich ja schon beschwert, es sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Wie hat er das begründet? Er hat gesagt, seine Beobachter seien von der Auszählung der Wahlurnen ausgeschlossen worden. Er hat gesagt, die Wahllokale seien zu früh geschlossen worden. Dieses Argument kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe die Wahllokale gesehen, sie waren sehr, sehr lange geöffnet. Aber das Interessante ist ja, dass in ganz bestimmten Bezirken von Teheran die Führung von Mousavi bei 80% gelegen haben könnte. Und wenn jetzt berücksichtigt wird, dass in Teheran allein 8 Millionen Stimmberechtigte leben, dann müsste Ahmadinejad Teheran sehr deutlich verloren haben. Ähnliches gilt für andere große Provinzstädte. Und wenn jetzt das Ergebnis genau umgekehrt ankommt, dann fragen sich natürlich viele Iraner, was ist passiert? Und gestern war bereits von einem Coup die Rede. Der Verdacht ist also im Raum. Die Wahlbeteiligung war ja auch recht hoch und man mutmaßte, dass diese für Mousavi sprechen würde. Das ist nicht nur eine Mutmaßung, sondern das sprach für Mousavi. Daran besteht gar kein Zweifel. Es sind ja Leute wieder wählen gegangen, die 12 Jahre zu Hause geblieben waren. Das Ergebnis zeigt ja, wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der Stimmen in etwa stimmt, dass die Wahlbeteiligung an 80% gehen könnte. Und das ist ein Ergebnis, was Khatemi vor 12 Jahren erzielt hat. Also das ist die eigentliche Überraschung, bei solch einer hohen Wahlbeteiligung eine solch dramatische Niederlage für einen Herausforderer, der Hunderttausende mobilisieren konnte. Also das ist das, was hier die Menschen nicht verstehen, wenn sie die Zahlen heute Morgen in Rundfunk und Fernsehen hören. Der Wahlkampf wurde ja zuletzt mit ziemlich rauen Tönen von Ahmadinejad geführt. Was sagt Mousavi dazu? Es sind ja auch die Oppositionellen gewesen, die hier den Präsidenten sehr stark angegriffen haben. Er wurde der Lüge bezichtigt. Man hat ihm immer wieder vorgeworfen, Statistiken zu fälschen. Er habe die Unwahrheit gesagt. Er würde staatliche Ressourcen nutzen, um seinen Wahlkampf zu führen. Kurz vor der Wahl sind in bestimmten ländlichen Regionen Boni ausgezahlt worden, die eigentlich noch gar nicht zur Zahlung fällig gewesen wären. All das wirft ihm die Opposition vor. Und Ahmadinejad hat gesagt, diese Opposition unterstellt mir, ich sei ein Lügner. Das stimmt gar nicht. Also es ist von beiden Seiten hier mit schweren Geschützen der Wahlkampf geführt worden. Und eigentlich muss man sagen, hat Ahmadinejad diesen Wahlkampf verloren, aber jetzt eben auf eine sehr schnelle Art die Wahl gewonnen. Da steht also offensichtlich der Vorwurf der Wahlfälschung im Raum. Der wird von vielen Iranern hier geäußert und das ist ja der Kern der Argumentation von Mousavi in der vergangenen Nacht gewesen. Das Ganze hatte ja ein dramatisches Element, weil plötzlich hieß es, Mousavi macht eine Pressekonferenz. Es war ein kleines Büro in einer Nebenstraße. Es war in keinem der größeren Gebäude hier in Teheran. Die Journalisten drängelten sich, also hunderte von Kollegen standen noch auf der Straße. Und diese Kollegen hatten sich dann auch noch Passanten gemischt. Also es war alles in Dunkelheit. Es war sehr, sehr merkwürdig. Und Mousavi war angeschlagen, aber er sagte eben, hier läuft etwas oder hier passiert etwas, hier geht es nicht mit richtigen Dingen zu. Ich habe die Wahl gewonnen. Hat Moussaoui auch gesagt, wie er weiter vorgehen will? Nein, es gibt ja eine Pressekonferenz heute Mittag. Da wird man dann sehen, ob Moussaoui diese Pressekonferenz noch A abhält und B, was er dann zu sagen hat, ob er mit Vorwürfen im Detail kommt oder ob er eine Wahlniederlage akzeptiert. Das offizielle Ergebnis wird es in etwa 2 Stunden geben. Vielen Dank für diese Informationen. Ulrich Tilgner zu den Präsidentschaftswahlen im Iran. Nach offiziellen Angaben hat Präsident Ahmadinejad dort seine Führung verteidigt. Aber der Vorwurf der Wahlfälschung steht im Raum. 7:14 Uhr.